Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von tuxcast.de News vom 28. Juli 2014. Wenn ihr das Ganze live seht, dann könnt ihr auf freenode.org unter dem Channel tuxcast.de mitschreiben oder im Nachhinein unter dem YouTube-Kanal von tuxcast.de oder schreibt uns auf einfach eine E-Mail an tuxcast.de@gmail.com. Dann fangen wir gleich mal an mit den ganzen News. Wo ich vielleicht noch vorher darauf hinweisen sollte, ist, wir sind noch ein Beta-Format mehr oder weniger. Also wir würden uns noch in die in so eine Vorstufe wagen. Ganz einfach deswegen, weil wir noch nicht genau wissen, wie wir alles machen wollen. Und wir wissen noch nicht, was kommt gut an, wo können wir uns noch verbessern und was ist jetzt toll, was ist nicht so toll. Also, wenn ihr da ein paar Hinweise habt, schreibt uns die bitte. Genau. Okay, fangen wir an mit dem Opera Browser, der wieder für Linux verfügbar ist. Offiziell wurde zwar eigentlich nie eingestellt, aber seit der 12. Version, also wo dann anschließend auch von der Presto Engine auf die WebKit Engine umgestiegen worden sind, also die haben gewechselt. Ich weiß nicht, ob das eine Engine ist, also halt der Unterbau mehr oder weniger. Wo die umgestellt haben, hat es keine Updates mehr für Linux gegeben und jetzt ist wieder eine neue Version gekommen. Der Produktmanager, ich weiß nicht, wie ich den genau aussprechen soll, Zins Beiskopf oder irgend sowas, also liest bitte noch. Zins Beisekopf. Okay. Der hat eigentlich gesagt, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wieder eine Version für Linux kommt. Also weil einfach sehr viele Linux-Nutzer danach gefragt hätten. Gut, dann will ich euch mal den Browser zeigen. PlayX fragt, Moment mal, Heise? Fragezeichen, habt ihr da nicht mal Ärger bekommen? Wir wissen nicht genau, wofür wir Ärger bekommen haben. Also ich glaube, wir haben mal ein Video von Heise online gezeigt haben oder irgend sowas. Und jetzt will ich das Ganze mal zeigen. Also ich habe mir den installiert. Wer sich das auch installieren will, ich weiß nicht, wie es unter anderen Distributionen ausschaut. Ich habe es unter Arch Linux installiert und da gibt es im AUR ein Paket, das nennt sich Opera Developer. Steht auch so im Titel. Kann man jetzt, glaube ich, nicht sehen. Ja, kann man nicht sehen, weil ich nur das Fenster ausgewählt habe. So heißt das auf alle Fälle und da kann man sich das eben dann installieren. Ich kann auch ein bisschen meine Meinung dazu sagen, also ich kann natürlich hier mal eine Seite ansurfen. Was ich lustig finde, das sieht bei dir aus, als wäre es, hättest du Ubuntu. Komm noch zu meiner Meinung, nämlich bei mir hat es das nicht mitgeladen, komischerweise. Also ich habe das installiert und da ist anscheinend das Standard-Ubuntu-Theme drin. Also entweder die nehmen das gar nicht und haben das einfach eingebaut oder bei mir ist es installiert und sie können mit dem von GNOME nichts anfangen. Aber das ist ja auch noch eine Entwicklerversion, also von dem her. Ja, okay. Ich wollte nicht ins Wort fallen, ich fand es nur komisch. Also es funktioniert alles normalerweise flüssig, bloß bei mir auf meinem Computer läuft gerade ziemlich viel. Ich finde, das Design und alles ist eigentlich ziemlich gut gelungen. Er hat auch viele Features, also was ich zum Beispiel mir besonders gut immer gefallen hat an dem, also ich habe ihn noch vor langer, langer Zeit mal verwendet, zu Windows-Zeiten, schon ziemlich lang her. Und mir hat er eigentlich immer gut dran gefallen, dass wenn ich mal unter Debian oder so bin oder sowas, dann kann man da mit BitTorrent, also der hat einen integrierten BitTorrent-Downloader und ich finde, das ist manchmal ziemlich praktisch. Und was ich nicht so toll finde und deswegen bin ich auch der Meinung, man sollte kein Opera verwenden. Ich meine, es gibt bestimmt Software, wo es Sinn macht, irgendwie proprietäre Software mal unter Linux zu verwenden, aber bei einem Browser, finde ich, gibt es eigentlich gute Alternativen. Also der Chrome ist vielleicht, der Firefox, der ist manchmal vielleicht nicht komplett so flüssig, aber der Chromium oder, also die funktionieren eigentlich immer ziemlich gut. Genau. Dann kommen wir zum nächsten Thema. OwnCloud 7, also das hat jetzt eine neue Version released, oder sie ist noch keine fertige Version, das ist noch eine Beta-Version. Die bringt einige neue Features, die möchte ich mal kurz runterrattern. Man kann jetzt mit mehreren OwnCloud Installation. Also ich, wenn ich zum Beispiel auf meinen Server eine OnCloud 6 Version habe und jetzt installiere ich die OnCloud 7 Version, oder ja, wenn ich mir mehrere OnCloud Installationen habe, also ich weiß nicht, ob das mit verschiedenen Versionen geht. Aber ich, ja, ich glaube, weil das erst bei Version 7 reingekommen ist, geht das erst ab Version 7. Kann man das so machen, dass ich halt, wie gesagt, mehrere OnCloud-Installationen draufpacke. Und ich möchte an der Stelle mal Heise Online zitieren. Die haben das die OnCloud Cloud genannt und ich finde, das war ein sehr schöner Begriff, der wo das auch sehr gut beschreibt. Dann will ich noch die Dateiansicht mal zeigen. Also ich habe jetzt hier eine OnCloud-Version installiert, also das ist die 7er und das schaut halt einfach komplett anders aus. Also ich habe jetzt ja auch hier noch meine andere Installation. Das schaut vom Design ganz anders aus, weil zum Beispiel habe ich jetzt hier die ganzen, ja, wie nenne ich das, halt also die Programme von mir aus oder was auch immer, als meine bestimmten Teilbereiche. Und hier habe ich das hier da oben drin. Ich finde, das schaut so irgendwie sauberer aus und ist auch schöner zu benutzen. Wie gesagt, also man soll auch mit größeren Dateilisten besser arbeiten können. Das heißt, wenn ich viele Haufen kleine Dateien habe, dann werde ich die wahrscheinlich schneller von A nach B schieben können. Es gibt neue Such- und Filterfunktionen. OnCloud unterstützt jetzt auch Word-Dokumente. Dateien und Ordner können nun freigegeben werden an bestimmte Benutzergruppen. Zur Dateispeicherung kann man jetzt OpenStack Object Store Swift verwenden. Und Admins können jetzt auch präzise Angaben zum Sharen geben, wie zum Beispiel, dass ein Verfallsdatum ist. Und man kann jetzt andere Virenscanner wie ClamAV verwenden. Und es gibt eine Anbindung zu LDAP und Active Directory. Gut. Dann noch ein bisschen was zu meiner Meinung. Also ich habe eigentlich OnCloud selber mal wieder verwendet. Ich nutze aber zum Beispiel also es gibt ja so eine Software, mit der wo ich das alles schön synchron halten kann. Ich weiß nicht, ob sie wie es mit der neuen Version mittlerweile ausschaut, habe ich nicht ausprobiert, aber ich habe zum Beispiel eine OnCloud-Installation laufen, also die habe ich jetzt vor kurzem erst aufgesetzt und da habe ich dann den Ordner, also wo die ganzen Dateien drin liegen, die habe ich mit BitTorrent Sync. Teile ich die und ich nutze nicht den internen. Also ich finde, der BitTorrent Sync macht einen viel besseren Job. Zumindest von den alten Versionen. Also da ging bei mir manchmal wirklich Dateien verloren. Ich schätze mal, OnCloud will ja auch so eine Alternative zu Google Drive sein und deswegen fehlen mir gerade auch noch also Features wie Video- und Audiotelefonie. Also ich weiß zum Beispiel, dass es jetzt mittlerweile diese Funktion gibt, dass man miteinander Dex-Dokumente bearbeiten kann. Ansonsten könnte man sich ja auch das Together.js-Plugin einbinden irgendwie, das geht bestimmt. Also ich habe das mal mit C-File ausprobiert, also auch so ein bisschen schlankeren Cloud-Alternative, die kommt auch mit einem internen Webserver und so weiter mit, damit das schön angepasst ist. Und auf was ich gespannt bin, ist, wie gut die Word-Integration funktioniert, weil ich weiß zum Beispiel von LibreOffice oder auch von OpenOffice, dass das meistens nicht so gut funktioniert, weil einfach Word keinen so guten Standard hat. Also ich weiß zum Beispiel, ODT ist genau fest dokumentiert und auch in 20 Jahren soll man angeblich das wieder komplett herstellen können. Aber bei Word gibt es, glaube ich, da keine offene Dokumentation, wie was genau interpretiert werden soll. Gut. Also wie gesagt, wenn das dann mal fertig ist, ich glaube, ich werde es mir sofort auf meinen Server knallen. Ja, das glaube ich dir. Okay. Dann zu etwas, was ich ziemlich interessant finde. Google entwickelt jetzt eine eigene SSL-Bibliothek. Und der Name, ich finde, der ist wieder perfekt getroffen, weil der untermauert wieder, dass irgendwie Software ganz hässlich benannt wird. Die nennen sich nämlich Boring SSL, also langweilige, ja, was heißt SSL ausgeschrieben? Keine Ahnung. Auf alle Fälle ist das deswegen gestartet, weil also Google hat schon immer mal wieder Patches und so weiter eingebracht und jetzt, wo der Heartbleed Bug mehr oder weniger aufgekommen ist, also so eine richtig grobe Sicherheitslücke in OpenSSL, hat man das dann ins Leben gerufen. Und ja, sie wollen aber trotzdem noch weiterhin Korrekturen und so weiter an die OpenSSL-Entwickler weitergeben. Und was ich auch toll finde, ist, dass Boring SSL unter einer ISC-Lizenz stehen wird. Habe ich noch nie gehört, aber das ist es angeblich so eine abgeänderte BSD-Lizenz. Also ist auch wieder Open Source und von dem her finde ich das gut. Wenn ich es auch ein bisschen schade finde, dass wahrscheinlich in ein paar Jahren Google in jedem Teilbereich vom Internet irgendwie stecken wird oder alles, was mit dem Internet zu tun hat. Sie wollen es auch noch. Kommt der hässliche Beigeschmack von der NSA mit, ne? In dem Fall wahrscheinlich nicht. Ja, in dem Fall nicht, aber wenn man Google hört und die ganzen anderen großen. Ja. Okay. Dann zu etwas, was schon ein bisschen älter ist. TrueCrypt. Ja, was war mit TrueCrypt? Also es war es ungefähr so, man hat also es ist ein Verschlüsselungsprogramm. Ich fange am besten mal so an. Es ist ein Verschlüsselungsprogramm und damit kann man plattformunabhängig Daten verschlüsseln. Also wer zum Beispiel seine Rechnungen verschlüsseln will, dass wenn der Computer mal gestohlen wird, dann kann der das verschlüsseln und er kann das sowohl unter Linux als auch unter Windows und als auch unter Mac OS X erledigen. Und TrueCrypt ist, ich will nicht sagen, dass unter einer Open-Source-Lizenz steht, weil da kommen wir dann noch drauf, aber der Quellcode war offen auf alle Fälle und deswegen war das eine sehr spezielle, gute Software und sogar Edward Snowden, ich weiß nicht, ob er sie empfohlen hat, aber auf alle Fälle hat er sie benutzt und von dem her ist das eine sehr bekannte Software. Sie wird auch, glaube ich, schon so um die 10 Jahre lang entwickelt und jetzt auf einmal kommt dann diese Seite. TrueCrypt, die ganze Seite ist auf einmal weg und jetzt empfehlen sie BitLocker, also das ist so ein Software-Teil von Microsoft. Es gibt ein paar Theorien, an was das liegt, warum sie das gemacht haben. Also entweder sie haben keinen Bock mehr oder sie haben einen Brief von der NSA bekommen, dass sie entweder das Projekt einstellen oder einen Hintergrund, also ein Teil für diese NSA einbauen, damit dann die drauf zugreifen können. Oder die Seite wurde gehackt, aber das wäre irgendwie ein bisschen komisch, warum sie dann so ausschauen würde. Und auf alle Fälle hat man sich jetzt gedacht, ja, wenn sie keinen Bock mehr haben oder wenn es von der NSA übernommen wurde oder warum auch immer, dass das auf einmal so passiert ist, man möchte das ganze Ding forken. Und da hat jemand dann den Entwickler angeschrieben und jetzt möchte ich mal die Antwort von dem Entwickler zitieren. Es tut mir leid, dass dies nicht möglich ist. Ich möchte nicht, dass ein Fork von TrueCrypt eine gute Idee wäre. Wir wollten den Code ohnehin schon seit einiger Zeit komplett neu schreiben. Sie sagen auch, dass es nicht viel Arbeit, also es, sie dürfen dann den ganzen Quellcode als Beilage verwenden und sich den durchlesen, wie die das so angestellt haben, aber sie wollen halt einfach nicht, dass der verwendet wird und deswegen stellen sie auch nicht die Lizenz um. Und dann wird wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben, als das Ganze neu zu schreiben. Obwohl ich glaube, es gibt schon ein Stück Software, nennt sich Trusted Disk und die müssen wahrscheinlich dann aufhören, das zu programmieren, weil das ist ja mehr oder weniger ein Fork von der Software, aber sie dürfen es offiziell nicht verwenden, weil es natürlich eine falsche Lizenz ist. Gut. Dann zu Android TV und da möchte ich nebenbei das Video laufen lassen, dass man das ein bisschen sieht. Android TV, was ist das? Also letzten Mittwoch, ja ich glaube Mittwoch war es, da war ja die Google I.O. und da seht ihr auch gerade einen Ausschnitt davon. Und da hat Android ein Stück Software vorgestellt und die haben da eben einen neuen Fernseher vorgestellt und das Ganze soll von der Bedienung her von Smartphone oder Smartwatch funktionieren. Also es gibt, so viel wie ich weiß, gar keine ganz normale Fernbedienung mehr, dann halt mit Tippen und mit Sprachsteuerung. Das Gute dran ist, das ist ja mehr oder weniger auch wie ein Android, das heißt die Entwicklung soll ziemlich gleich wie mit Handys oder mit Tablets, die wohl auch mit Android laufen, funktionieren. Und Chromecast ist integriert, also das ist das, wenn ich zum Beispiel auf mein Handy eine Datei habe, dann kann ich sie drauf streamen und kann sie dann anschauen und das funktioniert auch mit Musik und auch mit Bilder. Also ich habe zum Beispiel das von meinem Samsung TV auch. Und das Ganze soll auch übers Mobilfunknetz funktionieren. Also wenn er zum Beispiel dann kein WLAN oder also wenn der Computer, also der Fernseher eben und das Handy in jeweils von mir aus einem mobilen Netz drin sind, dann sollte das angeblich auch funktionieren oder wird funktionieren. Gut. Also hier kann man das Teil nochmal sehen. Deswegen wollte ich das abspielen. Die Keynote, das wurden ein Haufen kleinere Dinge vorgestellt. Also so nicht, so ich würde nicht sagen, dass sowas richtig Großes vorgestellt worden ist. Okay, NSA, wegen dem NSA-Skandal will jetzt der Bundestag die Dienstleistungen von Verizon kicken. Also wer ist Verizon? Zumindest ich kenne Verizon eigentlich nur von der USA her. Ich habe die eigentlich noch nie davon was gehört, dass die auch in Deutschland irgendwas machen. Das ist der zweitgrößte Mobilfunkanbieter. Also der erste ist natürlich AT&T. Grund, warum wollen sie da den Dienst kippen? Ja, wegen den, also die Netzpolitik.org hat enthüllt, dass IP-Adressen zumindest von einigen Abgeordneten von Verizon kommen, also die mit der NSA dann interagieren. Und Verizon soll angeblich von der NSA einen zweistelligen Millionenbetrag bekommen, dass sie die Daten weitergeben. Man will noch vor Vertragsende den Dienstanspruch kippen. Und dann will man auf T-Mobile umsteigen. Dann hoffen wir mal, dass da das nicht alles gedrosselt wird. Ja, Und das ist dann? die einzige Sorge dann bei T-Mobile oder bei T-Online. Hoffen wir, wir können erstmal hoffen, das funktioniert. Ja. Und jetzt noch etwas, was ich eigentlich nicht so als News ansprechen will, sondern eher als Inspiration. Da gibt es eine Person, die heißt Sam Merhatz und die ist von vor 4 Jahren nach Berlin gezogen und der hat ein Experiment gemacht, dass er sich ein Jahr lang nichts mehr kauft und auch nichts mehr nutzt, was urheberrechtlich geschützt ist oder patentiert ist. Also er hat sich zum Beispiel sogar seine Unterhosen selbst zusammengenäht und er hat sein Projekt dann Year of Open Source genannt. Und warum erkläre ich das eigentlich? Ich finde eigentlich die Idee hinter Open Culture, also einer offenen Kultur, wo vieles oder zumindest einiges nicht patentiert bzw. urheberrechtlich geschützt ist, interessant. Und dann würde ich mal empfehlen, vielleicht entweder sich ein Buch so kaufen oder einfach mal den Wiki-Artikel, also von Wikipedia durchzulesen. Oder das Wikibook, was aber noch, weil er lang noch nicht fertig ist, nämlich. Ja, einfach mal Open Culture bei wikibooks.org suchen, dann findet man das schon. Jo, Gut, war es das von das dir? war's dann. Ich habe hier noch was im IRC. Ich habe ein bisschen was beantwortet schriftlich, aber das können wir jetzt mal kurz reinwerfen. Zwar hat Orloff, wenn das so richtig ausgesprochen ist, zu den Google TV sich geäußert. Klingt ganz so, als ob das Problem, ich glaube mal Hub TV, ich glaube nicht HBB TV, sondern Hub TV, erweitert werden soll. Google will noch mehr Das wissen. heißt HBB TV oder HBB TV. Hub TV, keine Ahnung, ich glaube, das ist irgendwie der Vorläufer. Na, das hat mit, das ist nicht der Vorläufer, das ist die Integration in Media Center. Also ZDF und ARD und das wird dann schön zusammengefasst. Ja, habe ich noch nie vorher gehört. Gut. Ja, also ob die das besser integrieren wollen, keine Ahnung. Ich weiß auf alle Fälle, dass bei mir HBB TV überhaupt nicht gut, also das braucht für jede Aktion, was ich mache, 3 Sekunden zum Laden, also es ist nicht benutzbar. Ach, du meinst es ist. Ach, ja, stimmt, das gibt's ja auf dem Fernseher. Ja, also wenn du einen Samsung hast, dann wirst du es wahrscheinlich auch haben. Nee, ich habe einen Toshiba. Ja, okay, hat ziemlich alles dasselbe. Ja, aber da habe ich auch so ein komisches Hub, aber das ist auch sehr langsam. Also, erste News, die erste Alpha von Ubuntu 14.10 ist released worden. Jedoch nur von Kubuntu, Lubuntu, Subuntu und Ubuntu GNOME. Und die Neuerungen sind, naja, erstmal der Codename, das ist Utopic Unicorn. Das ist ein Einhorn. Für alle, die das nicht wissen. Ja, Ubuntu selber soll erst mit der Final Beta dazu kommen. Und dann werden wir erst Einblick in die naja, nee, Hauptderivat von Canonical reingucken können. Kubuntu hat jetzt die KDE-Plattform 4.13.2. Ich glaube, vorher irgendwas mit 4.12. Weiß ich nicht genau, bin ich mir nicht sicher. Sind sowieso nur kleine Neuerungen. Die größte Neuerung ist eigentlich, dass man jetzt ein Papa A hinzufügen kann, das sich KDE Next nennt und man auf KDE 5 einen ersten Blick wagen kann und damit testen kann. Dann die Neuerung bei der chinesischen Version von Ubuntu Kylin sind halt das Kingsoft QI Pen, so heißt das wahrscheinlich, das Kingsoft Office für die, jetzt die 2.0 Version hat und Ubuntu One Support bietet, oder Migration stand da, obwohl Ubuntu One doch eigentlich schon down ist, oder nicht? Florian. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, wann es genau down ist. Ich habe jetzt immer eine E-Mail bekommen. Ich glaube aber, dass es noch ein, zwei Monate oder sowas gibt. Ja, vielleicht gibt's das auch noch länger für Asien. Also es hat noch eine Auslaufzeit auf Ja. alle Fälle, da bin ich mir sicher. Ja, gut. Dann würde es auch das Feature erklären. Gut, das Software Center wurde aktualisiert und die China Weather App wurde auch aktualisiert, so wie es da genannt worden ist. Ich glaube, die heißt nicht China Weather App, sondern anders. Gut, kommen wir zu unserer Lieblingsfirma überhaupt, Microsoft. Da zeige ich jetzt einfach mal die neue Version von Skype. Und so sieht das aus. Es hat ein neues UI-Update bekommen. Eigentlich was Neues ist das hier. Diese Leiste mit diesen vier Buttons. Und die Berechtigung für diese Buttons erschließt sich mir auch nicht wirklich, weil Status ändern gibt es auch hier. Kontakte gibt es hier. Oder besser Kontakt hinzufügen, sitzt darüber. Also das ist eigentlich nur alles doppelt gemoppelt. Und das Schöne an Skype ist, es ist sowas von hässlich integriert. Man kann sich das ja mal hier angucken, bei diesem Aufklappmenü. Überhaupt nicht integriert. Das kann wahrscheinlich an der Bug liegen oder so, aber gut. Ja. Ich schätze mal, dass einfach irgendein Design, also irgendein, also schaut mir auf alle Fälle so aus, wie wenn du ein, boah, ich habe mich doppelt, das ist grausam. Wenn du ein, zum Beispiel, wenn du unter XFC, wenn du XFCE oder so nachinstallierst und dann stimmt das Design nicht überein, so schaut das ungefähr her. Also wäre irgendwie ein falsches Design. Zum Beispiel bei Skype von mir hat es ja auch das Ubuntu-Fenster-Theme irgendwie benutzt, Ja, warum auch genau, immer. ja. Was auch neu ist, die Gruppenchats sollen jetzt auch über Cloud laufen, damit man die auch noch mitlesen kann anscheinend. Es wurden Tweaks und Bugfixes durchgeführt und der Support für Pulse Audio 3.0 und 4.0 soll jetzt auch gewährleistet sein oder verbessert worden sein. Gut, dann muss ich jetzt wieder umschalten. Auf Eclipse hat einen jährlichen Zyklus, was Updates angeht. Und zwar hat die neueste Version 4.4 den Codenamen Luna und hat eine neue UI bekommen. Eigentlich ein dunkles Design habe ich irgendwie nicht bekommen. Frag mich nicht warum. Hier sieht man aber, dass es. Ah ne, jetzt habe ich ein Ding noch freigegeben. Jetzt kann man dieses About wieder nicht sehen. Genau. Desktop. So. Aber das wird viel zum Schneiden. Ja, viel zum Schneiden. So, wenn ich auf About klicke, dann sehe ich hier 4.4. Warum ich kein dunkles Design habe, weiß ich nicht. Was auch neu ist, ist das Logo und die haben sich auch eine neue Webseite gebastelt. Also aussehen technisch. Was neu ist, ist der Split-Modus. Und zwar habe ich hier auf der einen Seite links den Java-Editor und auf der rechten Seite habe ich den Willkommensbildschirm, oder besagt, der mir erklärt, wie das Multi-Page-System funktioniert. Ich kann das so hin und her schieben, wie ich möchte. Java 8 wird jetzt auch unterstützt. Das war früher auch möglich mit einer Extension, aber das war nicht in allen Bereichen möglich, anscheinend mit Java 8 dann zu arbeiten. Was verbessert worden ist, ist die Codevervollständigung und Eigenvervollständigungen können gespeichert werden und geteilt werden. Gut. Für alle, die das interessiert. Oh, Florian, das wird echt viel zum Schneiden für dich. Gut. Klar, ich brauche auch noch einen Kaffee. So, kommen wir zur Firefox Web-IDE. Die gibt's seit der Nightly Build vom 23.06. Die habe ich wie jede Nightly Build, die ich versucht habe zu installieren, war ich zu doof für. Und zwar ist neu, dass eine Entwicklerumgebung oder eine Entwicklungsumgebung im Browser für Webanwendungen gibt. Das heißt, man kann jetzt im Browser Apps für Firefox OS oder andere Webanwendungen programmieren. Basis war dafür Code Mirror. Das wird auch in Brackets und im Chrome Dev Tools benutzt. Das heißt, es unterstützt HTML, CSS und JavaScript. Und was ihr machen müsst, wenn ihr es aktivieren wollt, ist, wenn ihr die Nightly Build habt, müsst ihr in die Navigationsleiste about.config gehen, Doppelpunkt config eingeben und dann müsst ihr Web-IDE suchen. Und dann könnt ihr das euch aktivieren. Und dann habt ihr da rechts neben dem Menüzeichen ein weiteres Symbol für die Web-IDE. Jo. Es gibt auch ein Feature, was der Application Validator heißt. Das ist so gesagt der Schnüffelhund für Fehler, bevor man das Ganze auf den Firefox Marketplace haut. Das heißt, es wird vorher nochmal nach grundlegenden Fehlern geguckt und versucht, die zu beseitigen. Und testen ist auch gleich im Browser möglich. Gut. Dann kommen wir zu Blender. Kann ich dazu noch was Ja. sagen? Zu Also ich Firefox. habe mir das mal, Oder? also Ja. Firefox, ich habe mir das mal kurz angeschaut auch und ich finde es faszinierend, wie einfach das geht. Also wer da ein bisschen HTML-Kenntnisse hat und mit CSS, ich glaube, der kann sich da ziemlich schnell eine ziemlich geile App zusammenbasteln. Also das es schaut extrem einfach aus. Jo, das ist ja auch das Ziel daran, ne? So einfach wie möglich. Gut. Also wenn das mal auf einem geilen Smartphone ist, dann wäre das richtig Hammer. Willst du damit etwa sagen, Firefox OS ist kein gutes Handy-Betriebssystem? Nee, ich würde damit sagen, dass die Handys, auf wo jetzt Firefox OS gerade drauf läuft, ziemlich schlecht sind. Das stimmt, das stimmt. Also im Verhältnis zu Android, ja. Wo wir auch nachher noch drauf kommen. Ja. Also, Blender Update 2.7.1, das ist nur für die ganz großen Pros, was sich da geändert hat. Ich schneide das jetzt mal so grundlegend an. Für richtig hartgesonnene Blender-Fans ist der Link in der Videobeschreibung, dann könnt ihr euch das Ganze nochmal geben, was da alles neu ist. Ich schneide das jetzt genau an, also nicht so genau an. Und zwar gibt es was Neues bei den Cycles Render? Ach ne, das ist das falsche Bild. Da will ich nicht rein. Will hier unten. So. Der Cycles Render, das ist eine neue Render Engine. Ich glaube, die gibt es seit 2.7.0. Ist schon ein bisschen so kritisiert worden. Neues aber, die Bewegungsschärfe für Körper. Also für eigene, für Körper gedacht. Wie man das hier im Bild sieht. Früher war das nur für Objekte und Kamera möglich. Was auch neu ist, ist, dass man jetzt mit der Cycles Render, mit den Cycles Render Rauch- und Feuereffekte machen kann. Und wie das aussehen kann, sieht man hier auf dem Bild. Sieht ziemlich geil aus, finde ich. Dann ist noch ein verbessertes Kamera-Tracking an Bord. Und sehr viele Verbesserungen zur Game Engine, aber das geht ziemlich ins Technische rein. Was ich noch ansprechen möchte, ist fürs Auge ein bisschen was. Und zwar wurden die Vorschau-Pinselarten etwas verbessert, wie ich finde. Das ist jetzt ein bisschen deutlicher. Links ist alt, rechts ist neu. Finde ich etwas schöner. Und ja, viele Fehler behoben und halt ganz viele andere Änderungen, die ich jetzt nicht mit einbezogen habe, was daran liegt, dass es halt echt nur was für Hardcore-Fans ist. Kommen wir zu ein Android-Update. Und wie man im Titel liest, nee, doch, Android L soll das heißen, was komisch ist, denn Google möchte von den Zahlen weg, also von 4.2 ist es jetzt, glaube ich, nicht 4.3. Nee, 4.4 ist schon lange draußen. Das ist jetzt doch offiziell 5, oder? Also, ich weiß, dass 4.4 war KitKat. Ah ja, 4.4, stimmt. Nee, 5.0 sollte ja die neue Version heißen. Jetzt heißt es ja Android L oder soll Android L heißen. Geplant ist ein neues Design oder eine neue Designsart. Was unterstützt werden soll, ist soll 64-Bit unterstützt werden, was mehr Arbeitsspeicher ermöglichen soll, und zwar 3 GB, also mehr als 3 GB sogar. Und um da jetzt einen Unterschied zu merken, an der Schnelligkeit und so, sollen jetzt Apps, während sie installiert werden, auch kompiliert werden. Das kostet natürlich Zeit und Platz. Jedoch soll der Effekt von der Beschleunigung groß sein. Sie haben außerdem an der, na, wo ist das Bild? An der Laufzeit gearbeitet. Die soll jetzt wesentlich besser sein. Und es gibt Personal Unlock. Das soll möglich sein durch Stimme oder durch Erkennen der Smartwatch. Also eine Smartwatch koppelt man ja mit den Android-Smartphone per Bluetooth. Und wenn man jetzt mit der Smartwatch näher ans Handy rangeht, dann entsperrt sich das Handy. Und ja, Android L gibt's zum Download für LG Google Phones, also die ganzen LG Handys, die sie für Google rausgebracht haben, diese ganzen Nexus-Geräte. Fürs Nexus 5 und für das 7 ist diese Version verfügbar. Für alle anderen nicht. Gut, dann haben wir das letzte Thema, und zwar, was vielleicht für uns Linux-Nutzer ein bisschen unangenehm ist, weil wir sagen ja, unser Betriebssystem richtig sicher. Ja, man weiß jetzt nicht genau, wie dramatisch jetzt diese Lücke ist, aber es ist schon hart, wenn man hört, eine 20 Jahre alte Lücke kann einen Linux-Nutzer gefährden. Und es geht um die LCO, um den LCO-Algorithmus. Und das ist eine Datenkompressungsalgorithmus für verlustfreie Allzweckdatenkompression. Ja, genau, sagt euch viel. Wird bei sehr viel Open Source Software und proprietärer Software benutzt, wie zum Beispiel FFmpeg, libAV und sogar im Linux-Kernel ist das drin, dieser Algorithmus. Also alltägliche Sachen, zum Beispiel auch Grub2 ist das drin und OpenVPN, also fast überall. Und diese Sicherheitslücke ist seit 1994, ja, 94 ist diese, gibt's diese Lücke. Und Don A. Bellew hat von der Sicherheitsfirma LipMouse Security hat diese Lücke gefunden. Und wie gesagt, ist so gut wie in jeder Software oder in ziemlich viel Software, die wir täglich benutzen, schon im Linux-Kernel sie enthalten. Der Nachfolger LZ4 ist auch betroffen. Nach Bellews Angaben und Schadsoftware kann sich über FFmpeg und libAV ausführbar oder ausgeführt werden nach Bellews Angaben. Und das Tückische dahinter soll sein, dass der LCU-Angriff nicht gleich LCU-Angriff ist. Das heißt, der Angriff läuft immer anders aus oder ab. Bayou meldet auch, dass die dass Linux sehr betroffen ist von dieser Lücke. Also dass Linux-Nutzer sehr behutsam da sein sollten. Geschlossen wurde sie im Linux-Kernel mit der Version 3.15.2, mit der FFmpeg-Version 2.2.4 und der Original-LCO-Quellcode in der Version 2.07. Und er rät auch dazu, nicht diese Software zu benutzen, bevor sie nicht diese Version hat, bevor diese Lücke halt geschlossen ist. Genau. Bayou will auch nicht sagen. Ja, gibt's einen Einwand? Nee, ich wollte nur noch was sagen, was ich cool finde. Nämlich, Na? dass er auch in dem Mars Rover Curiosity ja, drin ist. Also der, wo auf dem Mars geflogen ist. Weil der auch ja Linux drauf läuft. Steht ja auch Ja. oben in dem Titel drin. Oder in dem Untertitel. Bayou sagt nicht genau, wie die Angriffe passieren können. Er will nämlich den Distributionen Zeit geben, die zu schließen. Das Debian-Sicherheitsteam hat eine Liste angelegt an Software, die halt das LCU, diese LCU-Algorithmus benutzt und gefährdet sein könnte. Wer daran Interesse hat, kann sich diese Liste gerne angucken, ist auch in der Videobeschreibung oder besser gesagt im Heise-Artikel hier unten. Und ja, dann will ich jetzt nochmal das Update vorlesen, weil da hat sich nämlich der LZ4, ein LZ4-Entwickler gemeldet oder einer, der daran beteiligt ist, und zwar Jan oder Jan Collet. Der Autor der Referenzimplementation von LZ4 bestreitet in einem Blog-Eintrag die Brisanz der von Bayou offengelegten Lücke. Collet sagt, dass bei LZ4 nur 32-Bit-Systeme anfällig seien und die Lücke bei keiner der bekannten Anwendungen seines Algorithmus ausnutzbar sei. Allerdings bezieht sich dabei allein auf LZ4 und lässt die Probleme beim LZO-Algorithmus außen vor. Außerdem habe nicht Bayou, sondern der uTorrent-Erfinder Ludwig Strigus das Problem entdeckt. Also geht hier wieder, ich kann mich an eine Lücke im Network Manager erinnern, wo auch so ein bisschen der Zickenkrieg losging. Da war das aber zwischen Fedora und Debian, glaube ich. Ja, ich habe das auch nicht so ganz, ich habe das einmal gelesen, weil Fedora meinte, ja, das ist keine Standardlücke, da ist Debian schuld und ist auch egal. Kinderkram. Hauptsache, die Lücke wird geschlossen und wir können wieder alle sicher diese Sachen benutzen, wie FFmpeg und so. Bin mal gespannt, wann das bei mir geschlossen wird. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt schon drin ist, die neueste Version. Ich glaube Hast du eher eine nicht. 32-Bit-Installation? Nee, aber dann bin ich Ja, nee. so, nee, bin ich sowieso nicht betroffen, aber LZ4 ist das mit 32 Bit. Bei LZO bin ich mir gar nicht sicher, ob nur 32 Bit. Ja, okay. Gut, Tja, dann 32 Bit soll's. ist nicht immer besser. Ja, okay. Okay, dann soll's das hiermit mal fürs Erste gewesen sein. Ihr könnt das Ganze natürlich am Schluss, also ihr könnt das die Link, ihr könnt das als RSS-Feed abonnieren. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Und natürlich laden wir es dann auch ordentlich auf YouTube hoch. Ich glaube, wir können ruhig sagen, dass das nicht so gelaufen ist, wie wir uns das, glaube ich, vorgestellt hätten. Aber ja, ciao. Ja, ciao.